بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Eine Reise ins Jenseits und sind angekommen bei dem Thema oder bei diesmal reden wir über die Namen des Tages der Abrechnung und über dessen Regeln, die Regeln an diesem Tage. Und wenn etwas wichtig ist, dann hat es viele Namen. Zum Beispiel die damaligen Araber hatten viele Namen für Pferde und so weiter. Und Yawm al-Qiyamah, denn dieser Tag hat auch viele Namen. Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir, Yawm al-Sa'ah und so weiter und so weiter. Oder Al-Sa'ah, nicht Yawm al-Sa'ah, sondern Al-Sa'ah. Und wir fangen an mit dem ersten Namen, das ist Yawm al-Qiyamah, der Tag des Stehens. Und das ist der häufigste Name. Allah sagt in Surah 83, Vers 6, Am Tage, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Und 4, Vers 87, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tage der Auferstehung, also Yawm al-Qiyamah, versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Zweiter Name ist Yawm al-Akhir, also letzter Tag. Und das ist der zweithäufigste Name. Und Surah 2, Vers 177, Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, Yawm al-Akhir, die Engel, die Bücher und die Propheten und, glaubt. Und drittens, As-Sa'ah, der Moment. Surah 22, Vers 1. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, gewiss das Beben der Stunde ist ein gewaltiger ist eine gewaltige Sache. Und nach Qurtubi bedeutet As-Sa'ah dieser Moment, weil es so nah ist. Der vierte Name ist Yawm al-Ba'th, also Tage der Wiederauferstehung. Surah 30, Vers 56. Das ist nun der Tag der Abrechnung, der Auferweckung, Yawm al-Ba'th, aber ihr wusstet es nicht. Und fünfter Name, Yawm al-Khuruj, Tag des Aufkommens. Aufkommens vom Grab, ja, ne? Surah 50, Vers 42. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Sechstens, Al-Qari'ah, die Katastrophe oder Unheil. Surah 101, Vers 1 bis 3. Das Verhängnis. Was ist das Verhängnis? Und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Siebter Name, Al-Fasl. Ja, alle Uneinigkeiten werden bereinigt. Weil dieser Tag ist ein Tag der Gerechtigkeit und ein Tag, wo gerichtet wird in Gerechtigkeit. Und, Surah 77, Vers 38. Das ist der Tag der Entscheidung. Wir haben euch mit den Früheren versammelt. Achtens, Yawm al-Hasra, Tag der Reue. Surah 25, Vers 27. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit den Gesandten einen Weg eingeschlagen. Und Surah 19, Vers 39. Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue. Wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie all dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben. Neuntens, Yawm al-Hisab, Tag der Abrechnung. Surah 40, Vers 27. Und Musa sagte, ich nehme meine Zuflucht zu meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem Hochmütigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt. Zehntens, Al-Waqi'ah, das Ereignis. Surah 56, Vers 1. Wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Elftens, الْحَاقَ Ja, die unausweichliche Wahrheit. Sura 69, Vers 1 bis 3. Die fällig werdende. Was ist die fällig werdende? Was lässt sich wissen, was die fällig werdende ist? Al-Haqqa, mal-Haqqa, wa ma-Daraqa, mal-Haqqa. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas so wiederholt, dann verstärkt es ja die Wichtigkeit dieser Ayat. 12. Yawm al-Talaq, Tag der Begegnung. Surah 40, Vers 15. Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von seinem Befehl, wem von seinen Dienern er will, damit er den Tag der Begegnung warnend ankündige. Ibn Kathir rahimahullah sagt über Yawm al-Talaq, dass Ibn Abbas sagte, der Tag der Begegnung, weil Adam a.s. mit seinem letzten Kind sich treffen wird. Und Qatada und As-Suddi sagten, die Geschöpfe der Himmel und der Erde treffen zusammen und der Schöpfer und die Schöpfung. Das ist bei Maimun bin Muhrain. Deswegen nennt Allah es Yawm al-Talaq nach der Aussage dieser Gelehrten. 13. Yawm al-Tanad, Tag des Rufens. Surah 40, Vers 32. O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch den Tag des gegenseitigen Zurufens. Also es wird an diesem Tag viel gerufen. Jetzt haben wir 13 Namen erwähnt. Und jetzt erwähnen wir einige Dinge über die Al-Hisab. Yani die Regeln an diesen Tage der Abrechnung. Surah 18, Vers 48. Und da sie deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden, yani wartend auf ihre Abrechnung. Und jetzt erwähnen wir einige Regelungen an diesem Tag. Erstens ist dieser Tag Al-Adl. Also eine Regel an diesem Tag wird sein Al-Adl. Das heißt, dass es gerecht sein wird. Und dies ist auch ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 2, Vers 281. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und Surah 4, Vers 40. Allah hat gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und Surah 31, Vers 16. O mein lieber Sohn, gewiss wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder den Himmel oder in der Erde, bringt es Allah bei. Allah wird es herbringen. Ja, ne? Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Und Surah 99, Vers 7 bis 8. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Die zweite Regel an diesem Tag ist individuelle Abrechnung. Das heißt, mit jedem selber wird abgerechnet und du bist für dich selber verantwortlich. Surah 17, Vers 15. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Nachteil in die Irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Okay, das ist allgemein so. Wenn zum Beispiel jemand raucht hinter deinem Haus eine Zigarette und du weißt davon nichts, dann trägt er die Sünde, aber nicht du. Okay? Aber problematisch ist, wenn zum Beispiel man die Zigaretten nicht raucht, nicht nur raucht, sondern man verkauft sie sogar. Dann trägt man die Sünde von dich selber und von demjenigen, der es raucht. Als Beispiel, Jan. Die nächste Ayah, Surah 53, Vers 36 bis 42. Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Musas steht und Ibrahims, der seine Pflichten erfüllte? Nämlich, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich nehmen wird und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird, als das, worum er sich bemüht hat, dass sein Bemühen gesehen werden wird, dass ihn hierauf nach vollem Maß vergelten wird und dass zu seinem Herrn das Endziel sein wird. Und vielleicht wirst du ja eine verwirrt wegen dieser Ayah. Habe ich auch gerade das Beispiel erwähnt, wo es heißt, keine Last tragt die Last einer anderen. Aber jetzt gehen wir zur nächsten Aya, Surah 29, Vers 13. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren eigenen Lasten hinzu. Und sie werden am Tage der Abrechnung ganz gewiss befragt werden, nach dem, was sie zu ersinnen pflegten. Also wenn du Sünden begehst oder diese verbreitest, bist du verantwortlich dafür. Ja. Rasulullah s.a.w. sagte, wer im Islam eine gute Sunna einführt oder Bida Hassana, kriegt den Lohn von jedem, der dies ausführt, umgekehrt. Oder Bida Sunna, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut dieser Hadith war. Aber gemeint hier ist zum Beispiel, also wenn man den ganzen Hadith in Muslim dort durchliest, da versteht man auch den Hadith. Ja, ne? Aber dieses Thema, wir sind gerade nicht im Thema über Bid'ah. Ich habe einen Vortrag gemacht über Bid'ah. Den soll man sich dazu anschauen. Damit man diese Schubha von diesem Hadith kennt. Ja, dieses Scheinargument, was die Mubtadi'ah bringen, um ihre Bid'ah zu verteidigen sozusagen. Drittens, also dritte Regel, Präsentation deiner Taten. Also du wirst alle deine Taten sehen. Surah 5, Vers 105. Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein und wird er kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Er wird kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Und wie wird das sein? Wir werden das in Form eines Buches erhalten. Surah 17, Vers 13 bis 14. Und am Tage der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Und es enthält alle Details. Surah 18, Vers 49. Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, oh wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie fürchten alles, was sie taten gegenwärtig. Sie finden alles, was sie taten gegenwärtig. Und dein Herr tut niemandem Unrecht. Aber aus seiner Barmherzigkeit vergilt Allah subhanahu wa ta'ala die Sünde nur einmal. Aber gute Taten vermehrt er. Surah 6, Vers 160. Wer mit etwas Gutem kommt, erhält zehnmal so viel. Und wer mit einer bösen Tat kommt, dem wird nur gleich viel vergolten. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Aber der Minimum für eine gute Tat, die man erhält, ist zehnmal. Zehnfacher Lohn. Wie zum Beispiel Koran lesen. Und das ist erwähnt in Sahih Tirmidhi. Oder Subhanallah, Alhamdulillah. Und so weiter. Oder zum Beispiel das Gebet. Bei Isra wal Mi'raj waren eigentlich 50 Gebete dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorgeschrieben. Aber danach wurde es auf 5 gesenkt. Aber der Lohn für das Gebet von 50 ist geblieben worden. Und Surah 2, Vers 261. Da gibt Allah ein Gleichnis mit denjenigen, der Fisabilillah spendet. Fisabilillah ist gemeint Jihad, Jane. Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wenn man für Jihad spendet, 700-fachen Lohn oder noch mehr. Und Ibn Abbas sagte, ein Dirham im Jihad oder im Hajj zählt 700-fach. Jetzt kommen wir zum nächsten, zu Nummer 4. Lohn für Sabr und Taten, Fasten. Surah 39, Vers 10. Gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala ohne Rechnung. Bei Koranlesen sagt Rasulullah s.a.w. 10-facher Lohn. Bei Jihad fi sabilillah, wenn man dafür spendet, 700-fach oder noch mehr. Und bei den Lohn für Standhaftigkeit sagt er wird den Lohn ohne Berechnung geben. Das ist sehr viel, wallahu alam. Und der Lohn fürs Fasten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist ein Hadith Qudsi, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jede Tat des Sohnes Adams wird 10 oder 700-fach vergolten, außerdem Fasten. Allah sagt, das Fasten, Allah sagt, das Fasten ist für mich und ich werde es belohnen. Er erwähnt diesen Lohn gar nicht. Also, wie viel das sein wird. Und noch ein Hadith im Bukhari. Wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du die Absicht hast, um eine gute Tat zu tun, aber etwas hindert dich, dass du die gute Tat nicht tun kannst, dann kriegst du den Lohn der Tat niedergeschrieben, als ob du es getan hättest. Und wenn du diese Tat tust, dann kriegst du 10-fachen Lohn oder 700-fach oder mehr, kommt darauf an, was für eine Tat das ist. Und wenn du beabsichtigst, eine Sünde zu begehen, aber du machst es aus Gottes Furcht nicht, dann wird dir eine gute Tat geschrieben. So, jetzt muss man das so richtig verstehen, diese Hadith. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt ja, wenn jemand die Absicht macht, eine gute Tat zu tun, und er schafft es nicht, die zu machen, dann kriegt er den Lohn, als ob er es getan hätte. Also wird ihm einmal geschrieben. Also zum Beispiel, jemand macht die Absicht, er will zur Moschee fahren. Dann steigt er in sein Auto ein und fährt los und danach gehen seine Reifen kaputt. Und er kann nicht weiterfahren und er kann auch keinen Bus nehmen oder keinen Zug nehmen und so weiter. Er hat keine Möglichkeit, ja, ne, in der Jama'a zu beten, und er betet alleine, dann kriegt er trotzdem den Lohn von Jama'a wegen seiner Absicht. Taib. Und jetzt umgekehrt, zum Beispiel, wenn jemand eine Sünde beabsichtigt und er begeht sie nicht, aber mit der Bedingung aus Furcht vor Allah. Wenn er zum Beispiel, er geht zum Zigarettenautomat und schmeißt Geld rein und drückt auf Zigarette und die Zigarette fällt gerade runter und danach bleibt es stecken. Die Zigarette bleibt stecken und dann kann er sie nicht rauchen. Aber er will unbedingt und er versucht und versucht, dann kriegt er es nicht hin, kann nicht. Er kriegt die Sünde trotzdem so geschrieben, als ob er die Sünde begangen hätte. Und was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist auch ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als zwei Männer sich bekämpften und einer tötete den anderen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte darüber, dass beide im Höllenfeuer sind. Und haben sie ihn gefragt, okay, derjenige, der angegriffen hat, das verstehen wir sozusagen. Aber was mit dem anderen, Janne? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der andere hatte ja die Absicht, ihn zu töten. Also der Getötete ist in Jahannam. Da haben die gefragt, warum? Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, weil er die Absicht hatte, den anderen zu töten. So. Also Bedingung ist, dass zum Beispiel, man geht zum Zigarettenautomat, will sich eine kaufen und danach, bevor man das Geld reinschmeißt, dann sagt man, und dann erinnert man sich an Allahs Strafe und dann zieht man sich zurück und dann sagt er, ich fürchte Allah, und er lässt die Sünde, er macht das nicht aus Furcht vor Allah, dann kriegt er eine gute Tat geschrieben. So muss man das inshallah verstehen. Was ist mit denjenigen, die Tauba machen? Allah sagt in Surah 25, Vers 68, und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, und die keine Unzucht begehen. Wer das tut, hat die Folge der Sünden zu erleiden. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier eine drei gewaltige Sünden. Das Töten aus ohne eine, also Schirk, danach Töten und Unzucht. Taib, Surah 25, Vers 69, die Strafe wird ihm am Tage der Auferstehung vervielfacht und ewig wird er darin in Schmach bleiben. Und Surah 25, Vers 70. Außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute Taten eintauschen. Und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kenne die letzte Person, die das Paradies betritt, und die letzte Person, die aus der Hölle austritt. Er wird vor Allah gebracht und Allah sagt zu den Engeln, zeigt ihm seine kleinen Sünden und verschweigt die großen. Und er wird gefragt und er bestätigt die Sünden und zittert wegen den großen Sünden. Dann fragt er Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, erst hat er gehofft, dass seine großen Sünden und so weiter, und nach später erwähnt er sie sogar, weil er die Gerechtigkeit Allahs sieht. Und er fragt Allah, wo seine großen Sünden sind. Und dann lacht der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und er fragte nach ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine großen Sünden in gute Taten umgewandelt. Dieser Hadith ist in Muslim. Ja, die bösen Taten, wenn man Tauba für die macht, werden die, Allah subhanahu wa ta'ala tauscht sie mit guten Taten ein. Aber natürlich Und nicht mal, dass man auf die Idee kommt, ich werde jetzt viel sündigen, dann mache ich Taube und dann kriege ich sie sowieso als gute Taten. Nein, eine Taube hat fünf Bedingungen. Die erste ist, dass man bereut diese Sünde. Die zweite ist, dass man Istighfar macht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Die dritte ist, dass man die Sünde verlässt mit der Absicht, diese nie wieder zu begehen. Und die vierte ist, dass wenn man einem Menschen Unrecht getan hat, dass man diesem sein Recht zurückgibt. Und das fünfte ist, dass man die Sünde, falls sie verborgen war, dass man sie nicht rumerzählen darf. Okay. Na, jetzt kommen wir zum fünften Teil, oder fünfter Punkt, das Bringen der Zeugen. Das Bringen der Zeugen. In Sura 2, Vers 143. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Diese Umma ist Zeuge gegen andere Umma. Zum Beispiel Nuh a.s. wird Zeuge über sein Volk sein und sie werden sagen, nein, du hast uns die Botschaft nicht übermittelt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Volk von Nuh a.s. befragen wird, sie werden sagen, du hast uns keinen Gesandten geschickt und Nuh stimmt nicht und das. Und danach sie sagen zu ihm, ja, zu Nuh a.s., du hast uns die Botschaft nicht überbracht und so weiter. Und danach wird die Umma von Muhammad s.a.w. gegen dieses Volk bezeugen. Jetzt fragt man sich, wie? Ja, ne, wir waren doch gar nicht dabei. Ja, die Umma von Muhammad s.a.w. kam doch erst viel später wie die Umma von Nuh a.s. Warum? Weil es im Koran steht. Also, dass Nuh a.s. sie aufgerufen hat, steht ja im Koran. Allah hat ja eine ganze Sura nach ihm benannt, Sura Nuh. Die 71. Sura im Koran. Taib. Und Muhammad s.a.w. wird Zeuge für oder gegen uns sein. An diesem Tag. Andere Propheten sind Zeugen gegen ihre Völker. Und der Körper eines selbst ist Zeuge gegen dich. Sura 36, Vers 65. Heute versiegeln wir ihnen die Münder. Ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Ja, da Lügen bringt dir nichts. Deine Körperteile werden reden und bezeugen, was wir getan haben in dieser Welt. Und die Befragung an sich, wie ist die? Manche werden detailliert ausgefragt. Manche werden gar nicht ausgefragt. Ja, das sind dann die besten Menschen, die Shuhada und so weiter und so weiter. Ihnen wird das Buch gegeben, aber ohne Abrechnung. Und das sind 70.000 von dieser Umma. Wer mehr befragt wird, umso schlimmer wird seine Lage sein. Rasulullah sagte, wer befragt wird, wird bestraft. Dieser Hadith im Bukhari Nummer 6171. Men nuqithu, Verzeihung, men nuqith, faqada udhibe. Menukif, faqada udhibe. Die wichtigste Frage ist Al-Kufr. Zum Beispiel, warum hast du die Wahrheit abgelehnt? Sura 26, Vers 92 bis 94. Und es wird zu ihnen gesagt, wo ist denn das, das ihr zu dienen pflegtet, anstatt Allahs? Können sie euch helfen oder sich selbst helfen? Dann werden sie Kopf über hineingestürzt, sie und die Verirrten. Und Rasulullah sagt in Tirmidhi, deine Füße werden sich nicht von ihrem Fleck am Tage der Abrechnung bewegen, bis du vier Fragen gefragt wurdest. Erstens, dein Leben, wie du es genutzt hast. Ja, deine Zeit. Zweitens, wie du dein Wissen genutzt hast. Hast du dein Wissen praktiziert und so weiter und so weiter. Drittens, dein Besitz. Ja, wie du es erhalten hast und wo du es ausgegeben hast. Und das ist auch ein Grund, warum die Armen früher in Jannah kommen werden. Ja, weil sie wenig Besitz haben. Die Armen haben ja wenig Besitz, also da gibt es auch nicht so viel, in diesem Punkt nachzufragen. Und viertens, dein Körper und wie du es, ja, dein Körper, wie du es nutztest. Und wir sehen hier, subhanallah, dass bei Besitz zwei Fragen sozusagen. Wie du es erworben hast und wo du es ausgegeben hast. Deswegen der Besitz, wo man es ausgibt und wie man es erhält, ist sehr wichtig. Toll. Jetzt der nächste Punkt über den Luxus dieses Lebens. In Surah 102, Vers 8. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Mujahid, Rahimullah, sagte über jeden schönen Moment. Über Vergnügen wirst du befragt werden. Ibn Abbas sagte, Teile der Freude dieses Lebens ist ein gesunder Körper. Du wirst über deine Gesundheit befragt. Rasulullah sagte, es gibt zwei Segen, die Allah den Menschen gab und sie verlieren wegen dem. Gesundheit und Freizeit. Und diese müssen für Allah subhanahu wa ta'ala genutzt werden, sonst sind die Gegner für uns an Yawm al-Qiyamah. Der nächste Punkt sind die Verträge und Versprechungen. Der wichtigste Vertrag ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, du bist Muslim, da hast du einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala abgeschlossen. Surah 17, Vers 34. Und er erfüllt die eingegangene Verpflichtung. Gewiss nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Und nächster Punkt, Augen, Ohren und Verstand. Ja, die Augen und Ohren sind der Informationstransport sozusagen. Und die transportieren die Information zum Verstand. Allah sagt in Surah 16, Vers 78, und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Und Surah 17, Vers 36, gewiss Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Die Gläubigen, das ist der nächste Punkt, und das ist dann unser letzter Punkt, und dann beenden wir inshallah. Die Gläubigen werden zuerst nach ihrem Gebet befragt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist in An-Nasa'i, das erste, wonach du Yawm al-Qiyamah befragt werden wirst, ist das Gebet. Wenn es vollständig war, wird es als vollständig aufgeschrieben. Und wenn es unvollständig ist, dann sagt Allah den Engeln, schaut in seine freiwilligen Gebeten, ob er welche hat, um die Differenz auszugleichen. Und dasselbe wird dann mit seinen übrigen Taten getan. Ja, mit dem Fasten, da schaut man auf seine verpflichtenden Fasten. Hat er nicht genug, schaut man auf seine freiwilligen Fasten. Und so weiter und so weiter. Deswegen ist es auch wichtig, viele Nawafil zu machen. Wallah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.